Kundgabe 4315. Empfangen durch Bertha Dudder am 27.05.1948. Geistige Debatten nötig zur Aufklärung. Keine Gelegenheit dürfet ihr vorübergehen lassen, wo ihr wirken könnet für mich und mein Reich, wo ihr reden könnet über das, was euch mein Geist kundtut. Es werden Fragen aufgeworfen werden, die nur euch allein zu beantworten möglich sind, und es werden vielerlei Ansichten zur Sprache kommen. Ihr aber werdet die allein Rechten vertreten können mit Überzeugung, denn ihr allein steht in der Wahrheit. Ihr seid von mir belehret und brauchet daher keinen Gegeneinwand zu fürchten. Ihr werdet jede falsche Ansicht erkennen, weil ihr wissend seid. Eure Aufgabe aber besteht darin, dass ihr den Anstoß gebt zu Debatten geistiger Art, dass ihr euch nicht fürchtet zu reden, dass ihr euch immer als meine Diener fühlt, die für ihren Herrn eifrig tätig sind. Und dass ihr euch stets eurer Mission bewusst seid. So es euch innerlich antreibt, so gebet nach und tut, was euch das Herz zu tun heißt. Und so es euch verlangt zu reden, dann redet. Denn dann dränge ich selbst euch zu geistiger Tätigkeit. Es wird immer mein Wille sein, dass meines Wortes von oben Erwähnung getan wird. Es wird immer mein Wille sein, dass die Menschen untereinander ihre Gedanken austauschen über geistige Fragen. Und immer werde ich selbst die Anregung dazu geben und euch den Weg ebnen, das heißt, der Menschendenken hinlenken auf die Probleme, die zu erklären ich bereit bin. Also dürfet ihr auch stets überzeugt sein, dass ich gegenwärtig bin bei allen Gesprächen geistiger Art und dass ich euren Gedanken die rechte Richtung gebe und eurem Mund die Fähigkeit zu reden und eurem Verstand die rechte Urteilskraft. Und darum könnet ihr frei aus euch sprechen, und ihr werdet immer reden nach meinem Willen, denn ihr seid nur meine Werkzeuge, durch die ich selbst mich äußere. Nur sollt ihr nicht zaghaft sein und schweigen, wenn es nötig ist, zu reden. Und ihr werdet Erfolg haben, und es werden die Debatten viel zur Klärung beitragen und die Menschen reizen zum Vertreten ihrer Meinungen, was immer zur Folge hat, dass meine Lichtwesen sich einschalten und ihren Einfluss geltend zu machen suchen. Dann habt ihr das Feld vorgeackert, und der Same ist ausgestreut, der gute Früchte bringen soll. Amen.